diese Zeiten der Grand Hotellerie, wo sich Leute nicht reingetraut haben, die sind auch vorbei und das ist auch gut so, weil man heutzutage den Milliardär auch nicht mehr erkennt. Hüttenpalast, der Hans, hallo. Genau, wir haben da zwei Hallen. In diesen Hallen befinden sich jeweils 6 Wohnwagen bzw. Hütten. Und dann haben wir auch noch 6 direkte, normale, in Anführungszeichen, Zimmer mit jeweils eigenem Bad. Es hat so ein bisschen den Charme, als hätte man so ein kleines Abteil im Zug gemietet oder auch vielleicht in einem Schiff. Und es ist halt alles so auf engem Raum zusammen. Das ist schon sehr kokonig und kuschelig. Es ist eben so, Fahrräder hängen in den Large- und Extra-Large-Zimmern. Das heißt, in den Kategorien hat man dann eben, wenn man ein bisschen mehr zahlt, hat man dann eben auch den Luxus von seinem eigenen Designfahrrad. An der Nachtkonsole drücken Sie auf den kleinen Knopf. Wenn Sie nachts mal wach werden, dann ist nur der Boden beleuchtet, bis zum Badezimmer hin. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, auch wenn man ins Zimmer betritt und der Fernseher ist an und es steht schon, herzlich willkommen, Stefan Klinker. Nice to have, für mich aber nicht kriegsentscheidend. Grand Hotel und Hüttenpalast. Das Hotelgewerbe zwischen alten Werten und neuen Ideen. Ein Feature von Heike Sikoni. Monteursunterkunft und Präsidentensuite. Privatpension und Luxusressort. Das Hotelgewerbe in Deutschland wächst. Schon jetzt sind es rund 34.000 Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit rund 1,7 Millionen Betten. In den nächsten 3 Jahren sollen noch rund 60.000 Betten dazukommen. Der Gast wird umworben wie nie. Mit Erlebnishotels in Wohnwagen und Kanalrohren, mit Hängemattenlobby im Urban Jungle Design. Mit Servicepersonal, das den Wunsch möglichst schon vor dem Gast erkennt. Es ist immer etwas zu tun. Ich bin teilweise manchmal 2 Stunden nicht dazu gekommen, nur einen Schluck zu trinken, weil eine Nacht nach dem anderen eingecheckt ist. Also es ist schon ein anstrengender Beruf. Aber wenn man das mit Leidenschaft macht und wirklich dahinter steht und es einem Spaß macht, dann ist es in dem Sinne wiederum nicht so harte Arbeit. Ich glaube, es gibt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass die Mitte etwas erodiert. Und das scheint zu gelten auch für den Hotelmarkt. Das heißt, sie können durchaus mit sehr luxuriösen, dann dementsprechend auch teuren Angeboten am Markt sehr gut überleben. Auf der anderen Seite dann eben auch im unteren Bereich, im Budgetbereich, weil einfach die Nachfrage auf beiden Seiten existiert. Und im mittleren Bereich wird es dann etwas schwieriger. Wenn jetzt hier ein Stillstand ist von der Raffinerie, dann machen die jegliche Sanierung, Reparatur, dann kommen hier mehrere tausend Monteure. Die brauchen alle eine Unterkunft. Und der Gast ist mächtiger geworden. Das Internet macht den Hotelmarkt transparent. Preise sind vergleichbarer und die Erfahrungsberichte der Gäste sind wichtiger als die Klassifizierung durch Sterne. Am Ende aller Straßen und das ist weit so weit. Dort steht ein altes Hotel, das heißt zur Einsamkeit. Ja, wer dorthin geht, ist allein. Bitte tragen Sie Ihre Reservierungsnummer ein. Wo ist denn hier die Nummer? 40. Am Self-Check-In-Automaten in einem Vorraum eines Motels im Gewerbegebiet in Frechen bei Köln. Es ist 23 Uhr. 9. Außer Frau Müller ist kein Mensch zu sehen. Die Rezeption ist nur bis 22 Uhr besetzt. Ach, unser Drucker am Check-In-Point hat momentan eine Funktionsstörung. Bitte notieren Sie sich Zimmernummer und Zugangscode manuell vom... Weniger Personal, keine Minibar, kleinere Zimmer... Manchmal auch Self-Check-In, dafür ein geringerer Preis. Ein Trend im Hotelgewerbe. Der Boom der Budgetketten. Es sind vor allem 3 Marken, die derzeit in den Markt drängen. Zimmernummer 305. Im B&B Hotel Mainz finden Sie eine modern designte, preisgünstige Hotelunterkunft mit perfekter Verkehrsanbindung. Auf modernes Hoteldesign in der Nähe von Flughäfen, Messen oder großen Veranstaltungsstätten setzen B&B Hotels. Vor 25 Jahren wurde die Kette im französischen Brest gegründet. Von den europaweit 300 Hotels sind sie mit 70 Häusern in Deutschland noch häufiger vertreten als Motel One. Zimmer pro Person und Nacht ab 40 Euro. Die Motel One-Kette wurde im Jahr 2000 von dem Hotelmanager Dieter Müller gegründet und wird bis heute von ihm und seiner Frau geführt. Mit bislang 48 Hotels bundesweit ist sie zwar noch die kleinste der drei Ketten, gilt aber als die Marke mit dem strammsten Expansionskurs. Bevorzugt findet man sie in zentraler Großstadtlage. Zimmer pro Person und Nacht ab 59 Euro. Uneinholbar an der Spitze aber liegt die Ibis-Gruppe. Eine Low-Budget-Kette, die Teil eines riesigen Hotelkonzerns ist. Ibis-Hotels gehören zur Accor-Gruppe. Und Accor ist der größte Hotelkonzern in Europa, ist ein französischer Konzern, zu dem dann auch Etap-Hotels gehören, Mercure, die Pullman-Hotels. Also da gibt es von bis, vom Low-Budget bis zum Luxusbereich. Die decken alles ab, aber insgesamt kann man feststellen, dass tatsächlich in diesem Low-Budget-Bereich starke Zuwachsraten auch festzustellen sind. Erklärt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, des DIHOGA NRW. Ibis ist die Megamarke im Low-Budget-Bereich. Innerhalb von 2 Jahren hat Ibis weltweit 200 neue Hotels eröffnet. Das heißt, jeden dritten Tag eins. 400 von den rund 1800 Häusern, Stand Mai 2015, befinden sich in Deutschland. Mit 89 Standorten ist NRW das Bundesland mit den meisten Häusern. Ibis, Ibis Styles und Ibis Budget heißen die drei Marken mit unterschiedlicher Ausstattung zu unterschiedlichen Preisen. Ibis Budget ist davon die einfachste und preiswerteste Übernachtungsmöglichkeit. Man kommt am Eingang rein und befindet sich gleich rechts die Toilette. Direkt dahinter ist eine kleine Nasszelle, wie so eine Plastikbadewanne oder Dusche, die so in die Wand eingebaut ist. Direkt daneben ist eine Säule mit einem Waschbecken, sehr klein, aber sehr funktionell und praktisch. Und dahinter ist gleich ein Bett mit einer Garderobe. Christiane Moran hat ein Standardzimmer-Cocoon-Design für 53 Euro pro Nacht ohne Frühstück in einem Ibis Budget gebucht. Helle Farben, einfach, sauber, funktionell. So sehen die Ibis Budget Zimmer aus. In Köln, Hamburg oder Paderborn. Immer gleich. Ohne Minibar, ohne Schrank und ohne Duschgel in der Dusche. Ich finde, für den Preis ist das sehr cool eigentlich, weil es eben auch sehr modern ist. Wenn man halt nichts anderes braucht, zum Beispiel, ich habe jetzt heute Morgen einen Föhn vermisst. Den würde man jetzt schon normalerweise im Hotel erwarten, den gibt es dann halt hier nicht. Minimale Ausstattung zu minimalem Preis, aber in modernem Design. Auch Motel One und B&B haben sich mit diesem Konzept aus dem Klischee von Billighotels mit abgewetzten Teppichen und abgewohnten Möbeln befreit. Kein Wunder, dass die Low-Budget-Ketten als der Wachstumsmarkt im Hotelgewerbe gelten. Und auf der anderen Seite sind die Hotels erfolgreich, die dem Gast 5 Sterne vom Himmel holen. Grand Hotel. So soll das angeblich erste Hotel der Welt geheißen haben, das der Friseur David Lowe im Londoner Covent Garden am 25. Januar 1774 eröffnet hat. Grand Hotel. Bis heute schwingt Eleganz, Diskretion und Mythos mit, wenn die Namen der berühmten Häuser und Hoteliers genannt werden. Und endlich war es soweit. Eine letzte Inspektion der goldbetressten Pagen, dann erscheint der gewaltige Hotelier aus Amerika. Das Sacher. Das bin ich. Die Geschichte des berühmten Hotels Sacher beginnt 1832 am Hof des Fürsten Metternich. 1929 eröffnet Hilton sein erstes, von ihm selbst entworfenes Hotel. Das erste Original-Hilton. Adlung ist Berlin und Berlin ist Adlung. So einfach ist es. Das Adlon in Berlin. Deutschlands wohl bekanntestes Grand Hotel. Die Otero kam wie eine Fürstin vorgefahren und stellte sofort das ganze Hotel auf den Kopf. Sie kam mit einem Papagei, 2 Möpsen, einem Perlhuhn, einer siamesischen Tempelkatze, 38 Koffern, einer Kammerzofe und mit ihrer ganzen, wirklich unwahrscheinlichen Schönheit. So beschreibt Hedda Adlon in ihrem Buch die Ankunft der schönen spanischen Sängerin und Tänzerin Otero im Adlon. Im Jahr 1907 hatte Heddas Vater Lorenz das Hotel für unglaubliche 15 Millionen Mark bauen lassen. Kaiser Wilhelm II., der Maharaja von Patiala, Charlie Chaplin, Albert Einstein waren zu Gast. Sie alle fühlten sich im luxuriösen Adlon wohl. 1945 zerstörte ein Brand das Hotel. 1997 wurde es als Neubau wiedereröffnet. Der Mythos von früher ist geblieben. Schon die Geschäfte an der Außenfassade des Hauses, gleich neben dem Brandenburger Tor, strahlen gediegene Eleganz und Luxus aus. Eine Oldtimer-Rarität, ein Horch aus dem Jahr 1938, überstrahlt glänzend silbergrau den stumpfen Asphalt vor der Schaufensterscheibe. Gediegenheit und Geschichte. Beides macht immer noch den besonderen Reiz des Adlon aus. Doch innen eine Überraschung. Keine stille Hotelhalle, in der höchstens hier und da leise geflüstert wird, sondern eine belebte Lobby. In der Mitte unter dem bunt verglasten Kuppeldach ein Brunnen. Drumherum Tische, Stühle, Sofas, alle Plätze sind besetzt. Es ist 15 Uhr. Tea Time im Adlon. Etageren biegen sich unter Törtchen und Lachshäppchen. Daneben das erste Glas Champagner. Chefconcierge Joachim Lenk beobachtet vom Rand aus das Geschehen. Diese Lobby ist sehr stark frequentiert den ganzen Tag über. Es beginnt so 10, 11 Uhr, treffen sich hier die Gäste zu Gesprächen. Man kann von hier aus sehr, sehr gut die Rezeption beobachten. Das ist wie so eine kleine Theaterbühne hier. Und Joachim Lenk weiß, welchen Platz er auf dieser Bühne einnimmt. Im Cut mit Schwalbenschwanz und grau-schwarz gestreifter Hose, gepflegtem Schnurrbart und gescheiteltem Haar verkörpert der freundlich blickende Herr von Ende 50, wofür Grand Hotels wie das Adlon stehen. Service Deluxe. Guten Tag, Herr Friedrich. Schönen guten Tag, Herr Lenk. Mich hat gerade Herr Schneider angerufen, ob seine Flughafenabholung in Ordnung geht heute. Der kommt um kurz vor vier, ich glaube 15:55. Alles eingetragen, alles bestellt, 15:55 und die Limousine steht dann bereit. Wunderbar. Joachim Lenk ist seit 37 Jahren Concierge. Seit der Wiedereröffnung 1997 im Adlon. Er und seine 6 Kollegen sind für den Extra-Service da, mit dem sich Grand Hotels neben Luxussuiten und Sterneküche ihren Mythos immer wieder neu verdienen müssen. Sie besorgen Karten für ausgebuchte Opernpremieren, wissen, welche Whisky-Marke der Gast am Abend in der Suite vorfinden möchte. Der Service gehört zu den alten Werten. Neu ist, dass auch Normalsterbliche in den Genuss kommen können. Der erste Eindruck ist ein warmes Gefühl, dieses schöne gelbliche Licht in dem Foyer und dieses klassische Mobiliar. Sofort, wenn Sie eine Frage haben oder was, wird sofort erledigt. Man liest ihn schon im Wunsch von Augen ab. Hedwig Buhr aus Köln hat ihrem Mann zum 65. Geburtstag 4 Übernachtungen im legendären Adlon geschenkt. Das Doppelzimmer inklusive Frühstück für 235 Euro pro Nacht. Auch die Luxushotels sind heute längst auf jeden Gast angewiesen. Und doch ist Prominenz wichtig. Nicht nur als zahlender Gast, der bereit ist, für die Präsidentensuite 12.500 Euro pro Nacht zu zahlen, sondern auch, um den Mythos und damit die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Wir haben jede Woche Filmpremieren, Hollywood-Schauspieler, Staatsbesuche. Ja, es waren wirklich alle da, von allen, auch Musikgruppen, ob es jetzt Rolling Stones war. Ich kenne alle amerikanischen Präsidenten der letzten 30 Jahre, waren bei uns zu Gast. Also es war die Queen hier. Das macht es spannend und aufregend. Und auch Hedwig Buhr hatte ihren spannenden und aufregenden Adlon-Moment. Den Grand Hotel-Moment, der die Hotelrechnung fast zur Nebensache werden lässt. Udo Lindenberg, Traum meiner Jugend, hat da seinen Kaffee getrunken und ging in der Zigarrenlounge dann eine Zigarre rauchen. Und was ich normal auch nie tun würde, aber da musste ich es tun. Dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich hätte ihn jetzt 5-mal gesehen, heute hätte ich Geburtstag und wäre ein Fan mit meinem Mann von der ersten Stunde an. Und er war sehr, sehr nett. Und zum Schluss hat er noch gesagt, mein Gott, ein Kölschmädchen, 5-mal mich gesehen und nicht angesprochen, ein bisschen schüchtern. Das kennt man ja gar nicht von den Rheinländern. Musik. Luxustempel und Budgetketten haben die Nase derzeit vorn in der Gunst der Übernachtungsgäste. Es sind die eher schmalen Ränder eines großen Marktes. Zwar ist der Anteil von 4- und 5-Sterne-Hotels nicht sehr hoch, nur rund 2.500 der etwa 34.000 Beherbergungsbetriebe gehören dazu. Aber die Luxusherbergen verzeichnen mit fast 70% eine überdurchschnittlich hohe Auslastung. Tendenz steigend. Und auf der anderen Seite drängen die Budgetketten auf den Markt. Noch haben sie mit rund 10% einen geringen Marktanteil, aber die Zeichen stehen auf Expansion. Die Münchner Hotelberatung PKF prognostiziert, dass der Budgetkettenanteil schon in wenigen Jahren auf 30-40% steigen könnte. Für das breite Mittelfeld, für die Masse der Boutique-Hotels, Pensionen, Hotel Garni oder kleine Ketten wird der Markt kleiner werden und der Konkurrenzkampf härter. Wer in Zukunft am Markt bestehen will, braucht neue Konzepte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn es ist nicht nur in der Hotellerie, sondern gesamtgesellschaftlich ein Trend, die Suche nach Erlebnis und Design. Und Sie sehen jetzt hier die Vögelchen, die hier rumfliegen. Das ist das Standbild, wenn man eben im Stockwerk steht. Und wenn wir jetzt weiterfahren, dann setzt sich je nachdem von wo nach wo man fährt, dann immer wieder ein neues Bild zusammen. In dem Fall sehen wir jetzt ein paar Kolibris, Affen, tanzende Elefanten. Und jetzt ist schon vorbei und wir sind wieder bei den Vögelchen. Das Besondere an 25 House ist ja dieses Außergewöhnliche, dass jedes Haus anders ist. Kennst du eins, kennst du keins? Im Aufzug mit Frank Wünsch, Hoteldirektor bei einer Design-Hotelkette, die im deutschsprachigen Raum für Aufmerksamkeit sorgt. Die 25 Hours Hotels. 7 Häuser gibt es mittlerweile. Das Design ist der jeweiligen Stadt angepasst. In Hamburg zieht sich das Thema Seemann durch das Design. In Wien ist es der Zirkus. In Zürich die Kunst. Und in Berlin, im Bikini-Hotel, dem neuesten Haus zwischen Zoo und Gedächtniskirche, ist es der Urban Jungle. Der Großstadtdschungel zwischen Clubszene und Affenfelsen, auf den der Blick aus dem Zimmer fällt. Wenn man hier so nach links sieht, sieht man dann eben die Affengehege, wo die Affen rumspringen und man liegt in der Hängematte und kann sich dann von dem Sound der Tiere an der Zimmerwand hängen Designfahrräder am Designrack für die stilvolle Fortbewegung durch den Großstadtdschungel. Die Flure sind schwarz gestrichen. Nur die Zimmernummern in Form von grünen Neonröhren liefern fahles Licht. Eine Hommage an die Clubszene der Stadt. In der Lobby sorgen deckenhohe Pflanzengärten und Streetart an den Wänden für das Urban Jungle Design. Auch dort schaukeln Hängematten mit dicken Polstern sachte zur Lounge-Musik. In einer liegt ein Mann und liest Zeitung. Ja, das ist eigentlich hier sehr lässig. Ich würde sagen, mehr für etwas junges Publikum. Also eher nicht so steif wie in anderen Hotels. Form follows Storytelling. Also das Design erzählt Geschichten, ist das Prinzip des Designers Werner Eislinger. Im Bikini-Hotel erzählt er die Geschichte einer Stadt, die rau und unfertig ist. Die Versorgungsrohre unter der Decke spiegeln es wieder. Er zeigt eine Stadt, die jung und kreativ ist, mit vielen überraschenden Details. Von der echten Bananenstaude über der Rezeption bis hin zur WLAN-fähigen Badewanne. Design für eher jüngeres Publikum, das zahlungskräftig sein muss. Die Preise schwanken zwischen 120 und 250 Euro pro Nacht im Doppelzimmer. Bei besonderen Veranstaltungen in der Stadt können die Preise sogar auf 400 Euro steigen. Am Ende aller Straßen, und das ist weit so weit, dort steht ein altes Hotel, das heißt zur Einsamkeit. Ja, wer dorthin geht, wer dorthin geht, wer dorthin geht, ist allein. Ja, wie sieht's hier aus? So ganz gastlich ist es nicht. Die Rezeption ist vergittert. Naja, stehen immerhin ein paar Blümchen auf dem Tisch. So, 305. So, ein bisschen nach oben, ne? Das ist aber doch jetzt nicht unser Zimmer. 305. Das Bett ist ja gar nicht gemacht. Die Tür steht offen. Da liegen auch Handtücher. Da liegt hier das Bettzeug auf dem Bett. Einfach so offen. Naja, frisches Bett braucht man schon. Ne? So, also so geht das natürlich nicht. Wir brauchen natürlich schon ein frisches Zimmer. So, jetzt mal den Notruf testen. Die Hotellerie in NRW hat noch Luft nach oben. Zwar leben hier 20% der bundesdeutschen Bevölkerung, aber nur 10% der Übernachtungsbetriebe sind hier angesiedelt. Glamour, Design oder Erlebnis spielen für die Gäste eine eher untergeordnete Rolle. Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich insofern, als bei uns der privattouristische Anteil der Übernachtung eine geringere Rolle spielt. Thorsten Hellwig, Pressesprecher des DEHOGA NRW. Wir haben keine Berge und wir haben auch keine See. Wir haben Seen, aber keine See. Und insofern spielen bei uns Angebote, die sich an Geschäftsreisende wenden, eine herausgehobene Rolle. Das ist im Sauerland dann beispielsweise wieder ein Stückchen anders, aber hier in der Rheinschiene beispielsweise Köln, Düsseldorf oder auch im Ruhrgebiet ist der Geschäftsreisetourismus ein ganz wesentlicher. Es gibt wirklich wenige Hotels, die auch einen entsprechenden Grundstandard nicht einhalten. Stefan Klinker steigt gern in Hotels der kleineren Ketten ab. Seit 24 Jahren verbringt der Vertriebsleiter eines Farbenherstellers bis zu 3 Nächten pro Woche in Hotels. Das macht rund 2.500 Mal einchecken, schlafen, auschecken. In den letzten Jahren hat sich das Hotelangebot nicht nur erhöht, sondern auch deutlich verbessert, findet der Manager. Gerade was das Thema Sauberkeit anbelangt, hat sich das massiv verändert. Es wird mehr auf Sauberkeit geachtet, es wird auf moderne Zimmereinrichtungen geachtet. Das gesamte Rundum-Wohlfühlpaket steht wesentlich mehr im Vordergrund. Das Business-Hotel ist voll. Eine ganze Reihe von Geschäftsleuten strömt aus Besprechungszimmern in das Restaurant. Mittagspause. Konferenzräume sind für Business-Hotels mittlerweile Standard. Nicht Design oder ein Erlebnismoment ist für den Manager entscheidend, sondern das Internet. Mein Automatismus ist, dass ich als allererstes den Rechner hochfahre, um zu prüfen, wie ist der Empfang dort, kann ich meine Mails runterziehen, funktioniert das WLAN mit der entsprechenden Geschwindigkeit, die ich brauche, um wirklich auch noch arbeiten zu können. Das Internet spielt auch eine Rolle für die andere Berufsgruppe, die NRW steigende Übernachtungszahlen beschert. Die Gäste tragen nicht Anzug, sondern Blaumann. Denn Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das Bundesland der Geschäftsreisenden, sondern auch das Bundesland der Monteure und Saisonarbeiter. Sie arbeiten in Kraftwerken, Raffinerien und auf Feldern. Kein Wunder, dass das erste Internetbuchungsportal für Monteurzimmer in NRW gegründet wurde. Also wir haben mit dem Portal Deutschland Monteurzimmer 2007 angefangen. Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir so maximal 1000 Vermieter oder so damit erreichen können. Das war so unser erstes Ziel gewesen. Dass das jetzt ein Vielfaches davon ist, da haben wir nicht mitgerechnet. Von dem Erfolg ist Dennis Mesek, Gründer des Portals Deutschland Monteurzimmer, immer noch überrascht. Das Portal war anfangs gedacht als Eigenwerbung. Er hat selbst ein Gästehaus, fand im Internet keine Werbemöglichkeit für Monteure und gründete das Portal. Heute beschäftigt er 5 Mitarbeiter. Ich kann von unseren Seiten sagen, dass wir halt mit ein paar tausend Klicks im Monat angefangen haben und mittlerweile, kommt immer auf den Monat an, aber so Maximum bei 1,4 Millionen Besucher im Monat liegen. Mittlerweile hat sich das Geschäftsmodell herumgesprochen. Noch ist Dennis Mesek Marktführer, aber ständig kommen neue Portale für Monteurzimmer dazu. Vor allem Privatzimmer oder Zimmer in kleinen Pensionen werben auf Portalen wie monteurzimmer.de oder meinmonteurzimmer.de um Gäste. Aber es werden immer mehr Hotels, die darauf aufmerksam werden. Also Hotels, die haben halt einen Saisonbetrieb und niemand hat gerne einen Leerstand und so kann man halt auch gut außerhalb der Saison vermieten. Auch das Grand Tour Hotel Cologne inseriert auf seinem Portal. Und zwar ist das direkt nebenan. Das heißt, wenn Sie gleich wieder hier rausgehen, direkt die nächste Tür. Alles okay. Alles okay. Gleich bezahlen, gell? Machen wir jetzt, genau. Mufaisa Dria hat das Hotel gemeinsam mit seinem Vater, einem Bauunternehmer, vor 4 Jahren sogar extra für Monteure gebaut. An einem Ort ohne Aussicht, ohne Flaniermeile, mitten im Gewerbegebiet zwischen Raffinerien, Baumärkten und Speditionen. Für Gäste, von denen alle Hotels träumen. Stammgäste. In Wesseling ist es so, dass wir hier die Shell und die Evonik Industrie Raffinerie haben. Und das war eigentlich dann auch so die prinzipielle Idee von unserem Unterkunft, uns hier für langfristige Gäste zu platzieren. Also wenn jetzt, sag ich mal, eine Abstellung ist, dann bleiben die bis von Anfang bis Ende Abstellung, also bis zu 2 Monaten. Wir hatten aber auch schon Gäste, die jetzt 1 Jahr durchgehend geblieben sind. Wenn die sich mal 2 Wochen Urlaub genommen haben, dann waren die mal weg, aber dann ansonsten waren die nur bei uns. Für die Stammgäste haben er und sein Vater das Grand Tour Hotel Cologne besonders gestaltet. Die Lobby ist winzig. Bar gibt es keine. Aber ab 21,50 Euro pro Bett im Doppelzimmer gibt es das, was Monteure brauchen. Auf jeder Etage haben wir einen separaten Aufenthaltsraum mit voll ausgerüsteter Gemeinschaftsküche. Im Aufenthaltsraum im ersten Stock stehen ein paar runde Tische mit Stühlen, eine Küchenzeile, 2 extra große Kühlschränke. 2 Tische sind besetzt. Links sitzen 3 Monteure in orangenen Latzhosen an einem Tisch. Vor den beiden Männern auf der rechten Seite stehen 2 Flaschen Bier. Vom Fenster aus blickt man auf den Parkplatz einer Spedition. Aussicht, Lage, all das interessiert diese Hotelgäste nicht. Ja, wir sitzen mal so zusammen, quatschen und das reicht eigentlich, weil wir sind den ganzen Tag so draußen, 8 bis 10 Stunden. Da ist man mal froh, wenn man gemütlich dann drinnen sitzt, einfach nur ein bisschen relaxen. Hier hast du noch mal Kollegen, mit denen du sprechen kannst. Und danach, wenn sie jetzt alleine wohnen, dann fressen sie das in sich rein, den Frust. Detlef Hahn aus Cottbus, ein drahtiger Typ mit schlohweißem Haar, arbeitet gerade als Turbinenschlosser in einem Kraftwerk. Schon seit Mai letzten Jahres lebt er von Montag bis Freitag im Monteurhotel von Mufais Sadria. Und wenn viel Arbeit ist, dann fällt der Wochenendbesuch zu Hause auch schon mal aus. 40 Wochen im Jahr ist der 62-Jährige unterwegs, wie die anderen auch. Leben aus der Reisetasche, ist so. Aber man kann es nicht ändern, weil man reist ja der Arbeit sozusagen jetzt hinterher. Die Männer stammen alle aus Ostdeutschland, Cottbus, Görlitz und Halle. Einen Hotelaufenthalt zahlen ihre Arbeitgeber immer dann, wenn geeignete Privatunterkünfte ausgebucht sind. Und wenn es besonders gut läuft, dann ist sogar ein Einzelzimmer drin, wie diesmal. Und das Schöne im Hotel ist, wir haben unser eigenes Bad. Ich brauche Füße nicht auf eine vorgewärmte Klobrille mich setzen. Ich bin ja wirklich top zufrieden, muss ich sagen. Das ist sauber, da können Sie in Strümpfen drinnen spazieren gehen. Es ist wirklich picobello. Man hat Internet, man hat hier einen Kühlschrank im Zimmer. Da kann man sich seine Schnitten machen für den nächsten Tag. Weil dort im Werk haben wir keine Kantine, also müssen sie sich selber versorgen. Ne? Zwischen 43 und 63 Euro kostet ein Doppelzimmer, je nachdem, wie viele Monteure eine Firma schickt und wie lange sie bleiben. Ob in der Übernachtungswelt der Monteure im Blaumann oder der Geschäftsleute im Sakko, der Preis muss angemessen sein. Für den Gast und den Hotelier. Wir können in der Branche eigentlich gar nicht preiswerter werden, weil zum Beispiel natürlich die Lohnentwicklung, die Leute sollen in der Branche mehr verdienen. Und wenn wir die Leute besser bezahlen wollen, was im Laufe der letzten Jahre schon sehr stark geschehen ist, kann das letztendlich nur über den höheren, über den adäquaten Preis für die Leistung gehen. Sagt Gerd Pfeuffer. Er ist Hotelberater des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands NRW. Er wird gerufen, wenn die Hoteliers Schwierigkeiten haben mit der Auslastung, der Ausstattung, dem Service, der Rentabilität oder dem richtigen Preis. Es gibt Betriebe, wo man sagt, mach das Ganze mal 10 Euro teurer, dann wirst du hinterher mehr Gäste haben. Denn ein zu niedriger Preis schreckt natürlich den Kunden auch mal ab. Es gibt auch Menschen, die sagen, bei 30 Euro, da bin ich skeptisch, ob sich der Teppich nicht bewegt vielleicht. Der Preis ist längst zum Marketinginstrument geworden. An einigen Häusern der Ibis-Ketten hängen Leuchtanzeigen mit den aktuellen Angeboten an der Außenfassade. Birgit Panayotopoulos ist Direktorin von gleich 2 Ibis-Hotels. Auf die Zimmerpreise hat sie keinen Einfluss. Die werden längst von Spezialisten ermittelt. Das ist das sogenannte Revenue Management. Da liegen Systeme dahinter. Ab so und so viel verkauften Zimmern geht der Preis zum Beispiel in die Höhe. Und das schauen Spezialisten sich jeden Tag an. Das ist eine neue Berufsgruppe geworden. Revenue Analysten hat es früher auch in der Hotellerie nicht gegeben. Revenue Analysten. Auf Deutsch etwa Ertragsmanager, die sich mit Umsatz und Gewinn beschäftigen, entwickeln ausgeklügelte Systeme für Frühbucherrabatte, Sonderangebote, buche 3, zahle 2 Schnäppchen und sorgen mit Hilfe von rechnergestützten Preis- und Kapazitätsauswertungen dafür, dass dem Kunden für dasselbe Zimmer, je nach Stadt, Saison und Auslastung, tagesaktuelle Preise angeboten werden. Im günstigsten Fall zahlt der Ibis-Gast 65 Euro. Es können aber auch 89 Euro sein. Der Preis ist das Sorgenkind in der Übernachtungsbranche. Der Durchschnittsnettopreis in Deutschland liegt bei 97 Euro. In den letzten 12 Jahren sind die Nettozimmerpreise sogar gesunken. Und der Preiskampf wird härter. Großen Anteil daran hat das Internet. Buchungsportale machen Preise vergleichbarer. Und sie sind mächtig. In dem aktuellen Marktreport des Hotelverband Deutschland, also dem Fachverband für Hotels des DEHOGA, heißt es, Zitat: De facto teilen drei Player den Gesamtmarkt unter sich auf. Booking.com ist derzeit Marktführer mit einem Marktanteil von ca. 50-55%, gefolgt von der HRS Group mit einem Marktanteil zwischen 30-35%. Wobei in der Tendenz Booking.com Marktanteile gewinnt und HRS Group Marktanteile verliert. Mit 10-15% entfällt der Rest des Marktes weitgehend auf Portale, die zu Expedia gehören. Booking.com ist auf Aufholjagd. Das Portal der international operierenden Priceline-Gruppe hat der Kölner HRS-Gruppe Marktanteile abgejagt. Noch vor 5 Jahren war HRS Marktführer und mit über 50% Marktanteil fast doppelt so groß wie Booking.com. Für die Leistung der Portale zahlt der Hotelier, sagt Hotelberater Pfeuffer. Verkaufen kostet Geld. Natürlich macht das Portal das nicht umsonst. Die Frage ist nur, wie viel das Portal aufgrund seiner Marktmacht dann dafür nimmt. Bei HRS müssen wir pro Zimmer 15% zahlen und bei Booking.com sind es 13%. Und die Gebühren können sich die Hoteliers wie Mofail Sadria nicht einfach wieder bei dem Gast zurückholen. Denn lange haben die Buchungsportale mit sogenannten Bestpreisklauseln von den Vertragshotels verlangt, die Zimmer nirgendwo anders preiswerter anzubieten als auf ihrem Portal. Zumindest diese Macht bröckelt. Unlängst hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf die Entscheidung des Bundeskartellamtes bestätigt, HRS die Bestpreisklausel zu untersagen. Zwar wurde auch Booking.com schon vom Bundeskartellamt abgemahnt, aber bislang ist HRS das einzige Portal in Deutschland, das auf die Preisklausel verzichten muss. Aus der HRS-Zentrale heißt es dazu, Zitat: HRS wird als deutscher Mittelständler einseitig gegenüber amerikanischen Börsenkonzernen im Wettbewerb benachteiligt. Andere EU-Mitgliedstaaten haben hingegen bewiesen, dass Kompromisslösungen durchaus möglich sind, die für alle Marktteilnehmer gelten. Das wünschen wir uns auch zeitnah für den deutschen Markt. Das heißt, HRS hofft, dass demnächst alle Portale in Deutschland gleich behandelt werden, so wie das in einigen anderen Ländern schon der Fall ist. Fest steht, der Preis ist eine Herausforderung für Hotels in allen Preisklassen, auch im Luxusbereich. Auch da, wo das 5-Sterne-Grand-Hotel durch Exklusivität punktet. Im Service. Wir hatten eine Situation, WM-Finale, Gäste hatten Tickets fürs Finale, Luftraum war schon abgesperrt. Die haben wir dann umgeleitet mit dem Hubschrauber. Wir sind tatsächlich von Leipzig nach Dessau geflogen. Wir haben die da mit dem Wagen abgeholt und er saß zum Anpfiff im Olympiastadion. Erzählt Thomas Munko, Chef-Concierge im Ritz-Carlton in Berlin, nicht ohne Stolz. Und doch müssen auch die Concierge in den 5-Sterne-Häusern immer wieder beweisen, dass sie ihr Gehalt wert sind, weil es tatsächlich einige Hoteldirektoren gibt, die sagen, die Personen dort unten am Concierge-Tresen, die bringen mir nichts und sie kosten nur Geld. Thomas Munko ist nicht nur Chef-Concierge. Er ist auch der Präsident der Goldenen Schlüssel, des wohl einzigen Berufsverbands in der Hotellerie, in dem sich Angestellte zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig zu schulen und zu unterstützen. Seit der Gründung des Verbands im Jahr 1952 tragen die Mitglieder 2 goldene Schlüssel als Erkennungszeichen am Revers. Auch Joachim Lenk im Adlon trägt sie. Wir arbeiten untereinander zusammen in der Stadt, also was dann aber auch die Gäste verreisen ja. Sagen, sie möchten morgen nach München oder auch ins Ausland und möchten auch da schon irgendwas vorbereitet haben, dann rufen wir unsere Kollegen dort an, ist vielleicht schon alles vorbereitet. Es gilt, alte Werte mit neuem Inhalt zu füllen. Die Beratung und Unterstützung durch den Concierge wird zum globalen Servicenetzwerk und muss heute da mit persönlicher Kompetenz punkten, wo Informationen über Ausstellungen, Restaurants oder Ausflüge jedem Gast im Internet zur Verfügung stehen. Weil ganz ehrlich, Sachen googeln, das kann jeder. Aber dann zu wissen, wie ist es denn in dem Restaurant, es wirklich einschätzen zu können, das ist die Kunst daran. Und deswegen muss man besser sein als das Internet. Weil es geht ja letztendlich immer darum, dem Direktor, der oben in der Führungsetage sitzt, zu zeigen, dass er auf uns angewiesen ist. Dass ganz oft Gäste sagen, wenn Sie mir noch 2 Karten für die Philharmonie besorgen, dann übernachte ich bei Ihnen. Und nicht nur das. Zufriedene Gäste schreiben auch gute Bewertungen. Neben dem Preis sind persönliche Erfahrungsberichte mittlerweile das wichtigste Kriterium, nach dem sich Hotelgäste richten. Man schaut sich schon an, wie Hotels bewertet sind. Aber auch mit dem vollen Bewusstsein, dass es in vielen Bereichen auch gefaked sein kann. Umso fahrlässiger, dass gerade Hoteliers kleinerer Häuser die Macht der Bewertungen oft unterschätzen, meint Hotelberater Gerd Pfeuffer. Wenn dort steht, die Frühstücksleistung ist nicht gut, das ist für den Hotelier eine erstklassige Möglichkeit, weil das Feedback auch von Seiten des Gastes etwas anonymer ist. Er kann anonym meckern, da tut er sich durchaus etwas leichter. Und der Hotelier hat die Chance, schnell etwas zu ändern. Am Ende aller Straßen, und das ist weit so weit, dort steht ein altes Hotel, das heißt zur Einsamkeit. Ja, wer dorthin geht, ist allein. Dann wollen wir mal. Zweiter Versuch. Eiger Müller hat Glück. Der Notrufknopf neben dem Self-Check-In-Automaten funktioniert. Ein Mitarbeiter konnte ihr ein neues Zimmer zuweisen. Statt der schon benutzten 305 steht sie jetzt vor Zimmer Nummer 306. Ach, ist offen. Puh, ja, ganz schön warm, aber das sieht ja mal besser aus hier. Oh, mit Hochbett. Na, unten ist ein Doppelbett. Ja, da ist ein Waschbecken, Seife, gut. Teppich hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, aber ein Fernseher, Minibar gibt's keine. Naja, unten ist ein Snackautomat, vielleicht kriegen wir da ein Pikolöchen. Oh, hier ist der Snackautomat. Hotelboy, du hast wieder mal frei, du sitzt auf deiner Zeit wie ich auf Kohlen. Hotelboy, du bist immer ein Freund der guten Dinge des Lebens. Wenn man sich im Internet die Ausschreiben anguckt, das ist Wahnsinn, was da an Angeboten ist. Die suchen alle. Gut für Annabel Jung, die gerade ihren Berufseinstieg in die Branche vor sich hat. Denn egal ob Budgetketten, Businesshotels oder Designtempel, Nachwuchssorgen plagen alle. Frank Wünsch, Direktor des Bikini-Hotels, erklärt sich das so. Wir arbeiten 7 Tage die Woche rund um die Uhr, egal ob es schneit, ob Weihnachten ist, Silvester, Wochenende oder Nachttag, haben nicht die allerhöchsten Löhne. Es ist oft sehr anstrengend, es wird viel von einem gefordert, man bekommt sehr schnell sehr viel Verantwortung. Gerade zum Beispiel an der Rezeption, man steht teilweise wirklich 8 Stunden. Ja, einfach Rückenprobleme hatte ich am Anfang durch dieses ganze Stehen, das ist man so gar nicht gewöhnt. Bin teilweise manchmal 2 Stunden nicht dazu gekommen, nur einen Schluck zu trinken, weil eine Nacht nach dem anderen eingecheckt ist. Und das hält viele junge Leute auch davon ab, zu uns in die Branche zu gehen. Oder es gibt ganz viele, die eine Ausbildung bei uns machen und die hinterher abwandern in andere Branchen, weil sie da haben sie ein geregelteres Leben, sie haben feste Arbeitszeiten, sie verdienen mehr. Ja, habe ich auch kein Konzept parat, wenn ich ganz ehrlich bin. Dabei ist die Ausbildungsvergütung nicht schlecht, meint Ernst Busch, Geschäftsführer der NGG-Region Köln. In der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sind viele Hotelbeschäftigte organisiert. Aktuell haben wir im ersten Ausbildungsjahr 631 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 739 und im dritten Ausbildungsjahr 836 Euro. Einstiegsgehalt nach erfolgreicher Ausbildung 1.763 Euro. Der Tariflohn hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, meint Busch. Trotzdem brechen rund 40% die Ausbildung ab. Weil es nach wie vor immer noch schwarze Schafe in der Ausbildung gibt, die also ihre Auszubildenden gerne missbrauchen, um sie nicht auszubilden, sondern eher auszubeuten. Nachwuchssorgen sind das eine Problem, das die Branche lösen muss. Das andere ist der Mindestlohn. Zwar gilt auch für die untersten Lohngruppen der Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde, Nur ist er nur dann sinnvoll, wenn die Arbeitsstunden dokumentiert werden. Das sollen die Arbeitgeber jetzt tun und laufen dagegen Sturm. Ernst Busch hat dafür kein Verständnis. Wie will ich denn eine Abrechnung am Ende des Monats vornehmen, wenn ich nicht die gearbeiteten Stunden erfasse? Alles andere leistet doch dem Betrug oder dem Beschummeln Vorschub. Der DEHOGA NRW sieht das so. Zitat: Es geht ja nicht um eine Dokumentationspflicht. Es geht darum, dass immer wieder neue Kennzeichnungs- und Aufzeichnungspflichten dazukommen. Seit Ende letzten Jahres die 14 wichtigsten Allergene, seit Anfang diesen Jahres die Dokumentation der Arbeitszeit zu all den anderen, die es schon gibt. Früher mussten nur die Überstunden niedergeschrieben sein, der Rest ergab sich nachvollziehbar aus dem Arbeitsvertrag. Heute sind der Tag, Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die Dauer der Pausen festzuhalten. Alle reden vom Bürokratieabbau. In der Realität passiert genau das Gegenteil. Wir dokumentieren uns zunehmend von den Gästen weg. Das ist das Problem, nicht die einzelne Dokumentation. Fast eine halbe Million Beschäftigte arbeiten derzeit in der Hotelbranche. Annabel Jung ist sich sicher. Sie will dazugehören. Wann immer ich da reingehe, ich finde, es gibt einem so eine spezielle Atmosphäre und das hat mich schon immer gereizt. Dass es was ist, was ja besonders ist und wo Gäste sich wohlfühlen sollen. Und ich fand es immer sehr spannend, wie das hinter den Kulissen abläuft. Hotels sind ein besonderer Kosmos. Sie regen die Fantasie an. Schriftsteller und Filmemacher haben Geschichten vom Hotel New Hampshire, vom Grand Hotel Budapest, dem Hotel Sacher oder dem Weißen Rössel am Wolfgangsee erzählt. Es gibt Menschen, für die wird das Hotel sogar zum Lebensraum. Josef Roth verbrachte ein ganzes Leben in Hotelzimmern. Klaus Mann ebenso. Udo Lindenberg lebt seit Jahren in einem Hotel in Hamburg. Und dann gibt es diejenigen, die sich entgegen aller Ratschläge selbst den Traum vom eigenen kleinen Hotel erfüllen. Hier zum Beispiel unser kleinster Wagen, den wir auch nur als Einzelzimmer vermieten. Das ist das Schneewittchen, ja. Also der ist einfach so zauberhaft und niedlich und klein. Und wohingegen zum Beispiel der Wagen, der gegenübersteht, den haben wir von einer Familie bekommen, von einem älteren Ehepaar, die den wirklich 1967 haben die den in Ost-Berlin gekauft und alle Reisen ihres Lebens immer in diesem Wagen gemacht. Sarah Vollmer, Mitbegründerin des Hüttenpalast. Also es rührt einfach irgendwas an, ja. Es ist also diese Geborgenheit, dieser kleinste geschützte Raum, ja, es ist schon was Besonderes. Also ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe natürlich jetzt alle Wagen inzwischen ausprobiert und ich finde, es ist ein unheimlich gutes Schlafgefühl. Schneewittchen, Herzensbrecher, Schwalbennest. So heißen die Wohnwagen, die Sarah Vollmer und Silke Lorenzen in einem Kreuzberger Hinterhof in der Halle einer ehemaligen Staubsaugerfabrik zum Hotel Hüttenpalast umfunktioniert haben. Vor 5 Jahren haben die beiden Freundinnen begonnen, die Fabrik zu sanieren und aus den alten DDR-Wohnwagen komfortable Hotelzimmer zu gestalten. Noch heute hämmert, schleift und repariert Sarah Vollmer alles selbst, was im Hüttenpalast zum Einsatz kommt. Im Keller der ehemaligen Staubsaugerfabrik. Hier sind so alte Insektenkästen aus dem Museum und die wurden aussortiert, weil die halt zu alt waren und die ganze Insektensammlung aus dem Naturkundemuseum nicht mehr sicher war da drin. Und jetzt habe ich die und mache daraus gerade so ganz schöne Schaukästen. Naja, so entsteht hier halt Stück für Stück immer mehr kleine Schätze für den Hüttenpalast. Ins kalte Wasser sind die beiden Mit-30erinnen damals gesprungen. Vom Hotelgewerbe hatten beide keine Ahnung. Ihre Idee, ein Hotel aus Wohnwagen in einer Halle zu gründen, war einzigartig. Dann sagen halt die ersten 3 Banken nein, Humbug, und die 4. sagt ja, glauben wir dran. Zu Recht, denn die beiden Frauen und ihr Hüttenpalast sorgten nicht nur schnell für ein gigantisches internationales Medienecho. Sie wurden für den Deutschen Hotelnachwuchspreis nominiert und fanden Nachahmer. Auch in Bonn ist, ein wenig rauer, einfacher und billiger, in einer Halle ein Wohnwagenhostel, das Basecamp, entstanden. Schon ab 24 Euro kann man hier übernachten. Dass auch Neueinsteiger in der Branche Erfolg haben können, wundert Gerd Pfeuffer nicht. Stimmt die Leistung, stimmt der Standort, stimmt das Konzept, stimmt die Qualität, bietet der Hotelier oder Gastronom etwas, was der Kunde nicht auch zu Hause haben kann, weil dann muss er nicht rausgehen. Im Hüttenpalast scheint das Konzept zu stimmen. Die romantischen Wohnwagen, die freundlichen Gastgeberinnen. Dazu die vielen liebevoll gestalteten Details, die eine vergangene Welt in der ehemaligen backsteinernen Staubsaugerfabrik aufleben lassen. Vor allem dann, wenn Sarah Vollmer das Grammophon in der Halle anstellt. Mal vorsichtig die Nadel aufsetzen. Die neu eingetroffenen Gäste aus der Schweiz sind entzückt. Mutter und Tochter haben sich für 69 Euro pro Nacht den ersten Wohnwagen links am Eingang ausgesucht. Wir werden heute Nacht in diesem wunderschönen Heartbreaker heißt er. Also es hat uns einfach überrascht, wie er von innen aussieht mit diesem Metall und dem Holz. Das hat uns sehr gut gefallen. Sieht sehr romantisch aus. Ja, ich habe nach einem speziellen Hotel gesucht. Und dann haben wir das gesehen und wir gehen sonst immer campen und da war das ideal. Am Ende aller Straßen und das ist weit so weit. Na, ich habe total fest geschlafen. War super. Ich mag das auch, wenn die Betten so hart sind. Das ist sehr gut. So, jetzt guck ich mir mal die Duschen an. Selbstreinigende Duschen, Mama. Oh. Plastik, aber von oben bis unten. Ja, sauber sieht's aus, aber ich glaube, ich dusche doch zu Hause. Ja, also ewig möchte man sich jetzt hier nicht aufhalten, aber so ist es ja eigentlich mal für zwischendurch okay. Für den Preis. So der Erfahrungsbericht von Eiger Müller nach ihrer Nacht im Self-Check-In-Motel. Self-Check-In, eine Rezeption ohne Personal. Geschäftsführerin Josephine Jacobi wohnt mit ihrer Katze im Hotel und ist für den Notfall immer im Hintergrund. Das Konzept mit zeitweisem Self-Check-In, mit selbstreinigenden Duschen und Toiletten auf dem Flur scheint zu funktionieren. Noch jedenfalls ist sie mit der Auslastung zufrieden. Über das Telefon kommen ständig neue Anfragen. Und doch machen ihr die steigenden Bettenzahlen in der Branche Sorgen. Es sind in den letzten 2 Jahren 750 neue Hotelzimmer in der Stadt dazugekommen. Das ist natürlich das, was uns hier draußen ein bisschen das Wasser abgräbt, ist ja klar. Hier kommt dann wirklich nur gezielt hin, wer hier zu tun hat. Es ist das Problem, das sie mit vielen kleinen und mittelständischen Hotels teilt. Der Hotelmarkt wächst, die Zimmerzahlen steigen. Trotz bestehender Überkapazitäten an einigen Standorten halten sich die Investitionen in den letzten Jahren auf konstant hohem Niveau. Für die nächsten 3 Jahre sind 500 neue Hotelprojekte mit rund 66.000 Zimmern geplant. Die Luxusherbergen können sich behaupten, ihre Auslastung steigern und ihre Gäste an sich binden. Auf der anderen Seite drängen Low-Budget-Ketten mit erfolgreichen Konzepten auf den Markt und werden in den nächsten Jahren ihren Marktanteil möglicherweise vervierfachen. Vor allem in städtischen Gebieten werden sie eine ernste Konkurrenz für Pensionen, kleine und mittlere Hotels und Ketten. Wer in Zukunft in seiner Marktnische bestehen will, braucht neue Ideen und darf dabei doch alte Werte nicht vergessen. Gerd Pfeuffer sieht die Branche auf einem guten Weg. Der Hotelmarkt hat sich auf NRW bezogen in den vergangenen Jahren fast überall positiv entwickelt. Wir sind aber eine konjunkturabhängige Branche. Das heißt, Achtung, es wird sicher irgendwann mal wieder eine Delle geben. Und dann wird es darum gehen, und nicht zu sagen, oh, es kommen weniger Gäste, jetzt reduzieren wir die Preise. Nordrhein-Westfalen wird gleich 2 neue Häuser der Designkette Hotel 25 Hours bekommen. Verträge in Düsseldorf und Köln sind unterschrieben. Welche Geschichten Designer Werner Eislinger in den Häusern erzählen will, steht noch nicht fest. Und wie lange solche außergewöhnlichen Designkonzepte sich halten werden, auch nicht, meint Frank Wünsch. Ganz klar ist, wenn man ein Design macht, das eben auch polarisiert, das manchen gefällt und manchen gar nicht, dass eine kürzere Haltbarkeitszeit hat als ein ganz klassisches, zeitloses Design. Der Geschäftsreisende Stefan Klinker will in Zukunft mehr auf Nachhaltigkeit achten. Hier sind zum Beispiel die Zimmerkarten aus Holz. Komplett biologisch abbaubar, ist kein Kunststoff, kein Plastik. Früher wäre einem das komplett egal gewesen. Aber heute achtet man schon darauf. Auf alte Werte setzt Chef-Concierge Joachim Lenk und wird seinen Beruf weiterhin als Berufung leben. Man nimmt das Bewusstsein von der Arbeit nach den vielen Jahren auch mit nach draußen. Also man hält automatisch auch irgendwo fast in der U-Bahn jemanden die Tür auf. Also ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen. Ich kann davon nicht genug kriegen. Im Hüttenpalast wird man sich modernen Vermarktungsstrategien stellen. Wir müssen zum Beispiel auch etwas, was wir eher abgelehnt haben, über große Bookingportale zum Beispiel unsere Zimmer, unsere Wohnwagen zu verkaufen. Da müssen wir schon auch nachjustieren und sagen, da gibt es Entwicklungen, da müssen wir mitgehen. Mofail Sadria glaubt mit seiner Idee, sich auf ein Hotel für Monteure zu spezialisieren, auf dem richtigen Weg zu sein. Also ich sag mal so, die Shell und die Evonik-Industrie, wenn es da nicht irgendwann eine große Explosion gibt, dann werden die immer hier bleiben. Solange die hier sind, werden wir alle davon gut leben können. Annabelle Jung sieht der Zukunft nach ihrem Praktikum gelassen entgegen. Es gibt so viele tolle verschiedene Hotelkonzepte und dann steht einem, glaube ich, die Welt offen und man kann auch ganz viel anderes ausprobieren, experimentieren, gerade weil es so viele verschiedene Richtungen im Hotel gibt. Grand Hotel und Hüttenpalast. Das Hotelgewerbe zwischen alten Werten und neuen Ideen. Ein Feature von Heike Sikoni. Es sprachen Jonas Beck und Svenja Wasser. Technische Realisation Ilse Siewecke. Regie Axel Pleuser. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.